Ihr Lieben, willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Unser Thema heute Nacht heißt Lust am Schmerz. Wer von euch empfindet manchmal Lust am Schmerz? Wer von euch steht auf Branding? Wer von euch steht auf Extrempiercing? Wer von euch hat vielleicht sogar manchmal Spaß, sich selbst so richtig in die Brustwarzen zu kneifen? Oder wer von euch kann über glühende Kohlen laufen, empfindet keinen Schmerz und dadurch vielleicht dann auch eine gewisse Lust? Also, das Thema Lust am Schmerz. Telefonnummer, wenn ihr mit mir reden wollt. 0180 5678 111. Und ihr könnt uns auch über Bildtelefon erreichen oder über eine Webcam. Also wenn ihr da ausgerüstet seid entsprechend, versucht das mal, dann kann ich euch auch sehen, was ich sehr spannend finde. Meine Telefonnummer 0180 5678 111 und die Faxnummer 0180 5678 110. Erste Anruferin, Agnes, 22 Jahre alt. Ja, hallo. Hallo Agnes. Ich rufe an, weil das ist jemand Lust am Schmerz, weil ich schneide mich selber. Agnes, geh bitte ganz nah an das Telefon. Aha. Ja, du schneidest dich selber? Ja, genau. Wohin? In die Oberarme. Warum? Weil ich so absolut überhaupt kein Körpergefühl habe. Wenn mich jemand in den Arm nimmt oder wenn mich jemand berührt, dann weiß nicht, dann spüre ich überhaupt gar nichts. Mhm. Wann schneidest du dir denn in die Oberarme? Oberarme sagst du, ne? Oberarme, ja. Ja, meistens, wenn ich abends allein zu Hause bin und irgendwo niemand da ist und ich irgendwo den ganzen Druck vom Tag über irgendwo rauslassen will, dann nehme ich eine Rasierklinge und schneide mich selbst. Mit einer Rasierklinge? Mhm. Wie tief schneidest du denn in dich hinein? Ja, meistens nicht so tief, so dass ich normal mit Pflaster ja zu machen kann, damit es nicht geht. Aber es blutet schon? Ja. Ja. Wie lang sind die Schnitte? 1-2 Zentimeter. 1-2 Zentimeter. Ja. Das sieht dann also so aus, dass du abends auf deiner Couch sitzt, Fernsehen guckst und dir die Arme verletzt. Ja. Dann müssten die ganzen Arme ja schon voller kleiner Narben sein, oder? Ja, die Oberarme sehen schon ziemlich heftig aus, ja. Mhm. Warum gerade die Oberarme? Warum nicht die Unterarme? Weil es dann jeder sehen wird. Ach, deshalb. Mhm. Und warum nicht die Beine? Das mache ich dann im Winter, wenn ich halt im Sommer dann auch mit T-Shirt rumlaufe oder so, dann halt im Winter dann auch in die Beine, damit man es halt nicht so sieht. Und kommt das jeden Abend vor? Zweimal die Woche vielleicht. Zweimal die Woche. Mhm. Und wenn du das, in dem Moment tut es ja weh, ne? Jedem Menschen tut es weh, wenn man sich schneidet. Ja, das ist ja gerade das Gute daran. Und das ist ja auch das Thema unserer Sendung, ist eine Lust dann. Ja, das ist irgendwo das Einzige, was ich dann wirklich spüren kann, ne? Mhm. Was ich dann irgendwo auch wahrnehme am Körper, das Körpergefühl. Mhm. Und das Blut muss halt zu sehen sein, ansonsten bringt es auch nichts. Wissen das Freunde von dir? Nahe Leute? Und meine Eltern haben es vor 2 Jahren mitgekriegt. Mhm. Die haben mich dann auch zum Psychologen geschickt und das brachte aber irgendwie überhaupt gar nichts. Und seitdem mache ich es halt nur noch heimlich. Und meine Eltern meinen eigentlich auch, das wäre eigentlich alles okay. Und aber die sehen doch schon mal irgendwann im Sommer deine Oberarme. Ja, ich versuche das halt so zu machen, dass es halt keiner mitbekommt. Mhm. Dass ich halt wirklich dann, wenn ich mit anderen Leuten zusammen bin, zum Beispiel mit meinen Eltern, dass ich dann halt wirklich lange T-Shirts anziehe oder so. Also das ist ein permanentes Versteckspiel. Ja. Mhm. Ja. Wohnst du bei deinen Eltern noch? Nicht mehr. Nicht mehr. Du lebst alleine? Ich bin vom Jahr ausgezogen. Ja? Hast du einen Freund? Nee. Hattest du in der letzten Zeit mal einen Freund? Ich hatte schon ab und zu Beziehungen, aber es brachte dann auch irgendwo nie was, weil ich das einfach nicht haben konnte, wenn er mich in den Arm nimmt oder wenn er mich berührt oder es war dann irgendwo auch mal, es brachte mir einfach nichts. Hast du das während dieser Zeit auch schon gemacht? Haben die Jungs das mitbekommen? Ja, ich habe dann irgendwas einfallen lassen, dass es wohl also eine Ausrede. Ja. Du bist 22 Jahre alt. Wie lange machst du das jetzt schon? 4-5 Jahre. 4-5 Jahre. Kannst du dich erinnern, wie das erste Mal war, wie du damit angefangen hast? Das war eigentlich irgendwo mehr ein Versehen. Ich habe mich irgendwo geschnitten und habe das Blut fließen sehen und fand es irgendwie total klasse. Mhm. So, ja, und so hat es angefangen. Nun denkt man sich ja, wenn jemand so etwas Extremes macht, und du hast ein paar Mal schon die Formulierung gebraucht, erst dann spüre ich etwas, dann fühle ich etwas, dass du irgendwann früher mal was sehr Schlimmes erlebt hast, dass es daraus resultiert. Stimmt das? Hast du da eine Idee? Also ich wüsste nicht was. Der Psychologe, bei dem ich war, der wollte halt auch ständig darauf hinaus, aber ich weiß nicht was. Also ich weiß nicht, ob ich mich da so sperre oder so. Ich wüsste es echt nicht. Hast du ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern? Ja, Jein, geht so. Also meine Mama ist Alkoholikerin und irgendwo, weiß nicht, es geht so. Die Mutter ist Alkoholikerin? Sie ist jetzt seit 2 Jahren trocken und so das Verhältnis, das war eigentlich immer irgendwo, ja, mal gut, mal schlecht. Hast du einen engeren Kontakt zu deinem Vater früher gehabt? Auch nicht so, eigentlich nicht. Der war halt oft weg vom Arbeiten her und so. Eigentlich nicht so, ne. Bist du Einzelkind? Nee, ich habe noch einen Bruder. Als du mit den Jungs da zusammen warst, hast du mit denen auch geschlafen? Ja. Ja. Hast du da auch nichts empfunden? Nee, gar nichts. Gar nichts. Nee. Also ist Sexualität für dich auch überhaupt gar kein Thema? Nee, eigentlich nicht. Nee. Auch für dich alleine nicht? Du onanierst auch nicht? Nee. Hast du das dem Psychologen auch erzählt? Dass ich mit Freunden, ja, aber halt, dass ich mich auch nicht selbst befriedigen kann, das nicht, nee. Das war für mich irgendwie auch nicht so Thema, ich weiß nicht. Ich konnte mit dem irgendwie auch nicht so richtig über alles reden und so. Also ich finde, das gehört schon dazu. Aber wenn du mit dem nicht reden konntest, dann ist das schon das Indiz, dass das nicht der richtige Partner für dich war, für eine solche Therapie. Wie denkst du denn, soll dein Leben jetzt weitergehen? Willst du bis ans Ende deiner Tage dich schneiden und dir Oberarme verletzen? Ja, irgendwann, wenn ich es nicht mehr brauche, wäre es natürlich schon toll, wenn ich irgendwo auch sowas was fühlen und wahrnehmen könnte, wäre schon klasse. Aber ich wüsste nicht, wie ich das hinkriegen sollte. Hast du nicht eine Sehnsucht nach einer zum Beispiel auch schönen Liebesbeziehung, in der du eben eine Erfüllung findest und auch wahrnehmen und empfinden kannst? Klar, ich bin schon irgendwie wahnsinnig eifersüchtig, wenn ich so meine Freunde sehe, die Beziehungen haben oder so, dann sitze ich dann schon da und denke mir, das wäre schon toll, aber weiß nicht, ich kann es mir für mich einfach nicht vorstellen. Ich bin fest davon überzeugt, Agnes, dass du nochmal einen therapeutischen Versuch unternehmen musst, um gemeinsam mit einem Psychologen oder einer Psychologin dem auf die Spur zu kommen, wo die Ursachen liegen und das dann vielleicht gemeinsam zu lösen. Du hast eine schlechte Erfahrung jetzt gemacht, aber alle Psychologen sind nicht so wie der, den du da kennengelernt hast. Ja, ich denke mal, das lag auch nicht so viel an ihm, das lag an mir, weil ich irgendwo auch überhaupt nicht bereit war, irgendwie überhaupt was zu mir überhaupt zu genau. erzählen. Genau, ja. Also die Bereitschaft muss natürlich von deiner Seite schon da sein. Und du hast ja jetzt hier auch angerufen und es mir sogar ziemlich detailliert erzählt. Möchtest du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte sprechen? Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Ich fände es ganz gut, schaden kann es nichts. So nach dem Motto, es kann auf keinen Fall irgendetwas Negatives bewirken. Ja, stimmt schon. Ne? Ja. Elke heißt sie. Leg mal auf und die Elke ruft dich gleich nochmal an. Ja, okay. Und ich hoffe, dass irgendwas in die Gänge kommt vielleicht nach unserem Gespräch und nach dem Gespräch mit Elke. Das finde ich klasse. Ja, okay. Agnes, alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Ihr Lieben, unser Thema heute Nacht heißt Lust am Schmerz. Wenn ihr mir da was zu erzählen habt, dann wählt die Telefonnummer 0180 5678 111. 0180 5678 111. Und ihr könnt euch auch mit Bildtelefonen bei uns melden. Das fände ich dann sehr interessant, damit ich euch den einen oder anderen vielleicht auch mal sehen kann. Es geht weiter mit Stefan. Und Stefan ist 23 Jahre alt. Ja, hallo. Guten Morgen. Hi. Lust am Schmerz. Ja. Und zwar ist es bei mir so, ich mache mir seit 3 Jahren Zigaretten auf der Zunge aus. Wie bitte? Ja. Nochmal. Das müssen wir jetzt alle mal kapieren. Du machst dir die Zigaretten auf deiner eigenen Zunge aus. Genau. Du rauchst dir also bis zum Schluss und drückst sie dann mitten auf deiner Zunge aus. Ja, nicht bei jeder Zigarette, aber halt ab und zu schon. Bist du des Wahnsinns? Ich meine, ich habe es anfangs gemacht, nur um, sag ich mal, mir was selbst zu beweisen oder meinen Freunden was zu beweisen können. Also du hast es im Kreise von anderen Leuten angefangen zu machen? Ja, weil ich damals immer so ein bisschen Außenseiter war und so und halt immer der halt nichts drauf hat und halt... Du hast also damit angegeben dann? Da, und ja, die anderen Jungs waren wahrscheinlich schwer beeindruckt. Jetzt ist es halt wie so ein, keine Sucht, aber es ist halt wie so ein Kick, also, weil das ist irgendwie... Was ist das denn für ein Kick? Beschreib mal. Ich stelle mir vor, dass es nur schrecklich weh tut. Aber für dich ist es was anderes. Weh tun, also mir tut es nicht weh. Blasen sind keine auf der Zunge nicht. Also die Zunge ist nicht verletzt dadurch? Nein. Ach. Echt? Aber wie kann das sein, wenn ich eine glühende Zigarette auf der Zunge ausdrücke muss? Ja, das ist... Oder ist die schon so verhornt, die Zunge? Ist die schon so verhornt? Nee. Aber ich sag mal, man muss sich drauf jetzt mal echt konzentrieren tut, auf den Schmerz, sag ich mal. Da ist es wie bei anderen Sachen, dann kann man den auch, sag ich mal, unterdrücken und die Blasen, sag ich mal, da ist ja, die Zunge ist ja immer ein bisschen nass. Ja. Und daher entstehen auch keine Blasen. Hast du denn am Anfang dir die Zunge verletzt, in den ersten Zeiten, als du das gemacht hast? Beim ersten Mal habe ich mir eine Zigarette verkehrt in den Mund reingesteckt. Mhm. Und da war ich schon fast alle gewesen und da ist mir halt die Glut auf der Zunge gerutscht und dann ging es nur noch tschsch und dann, also hat halt nur noch gezischt und da kam zwar eine Blase, aber das war einzig, also nur das einzige Mal gewesen. Also wenn du mir jetzt die Zunge ausstrecken würdest, würde ich da überhaupt nichts sehen auf deiner Zunge. Die sehe aus wie eine normale... Ganz normale Zunge, ja. Ja. Und es ist insofern dann auch keine Lust an dem Schmerz, weil du gar keinen Schmerz empfindest. Es ist nur die Lust an diesem Vorgang, den du da betreibst. Na, der Schmerz ist da, aber es ist, sag mal, man kann den Schmerz unterdrücken, kann man sagen. Und das ist der Moment, was dich so interessiert und was dir so Spaß macht. Naja, Spaß nicht, aber es ist irgendwo, weiß mal, nicht normales, sag ich mal, was nicht jeder macht auf der Straße oder... Und du möchtest gerne unnormal sein oder dich herausheben aus der Masse. Ja, schon. Mhm. Auch so jetzt mit anderen Dingen, also außer halt mit dem Zigaretten ausdrücken. Ich habe schon andere Sachen durch gehabt mit Zigaretten jetzt, also Betten und so gehabt, also mit Zigaretten essen, meines empfehle ich keinem. Nein, ich auch nicht. Ich habe es einmal gemacht, eine halbe Schachtel. Immer eine halbe Zigarette geraucht und dann halt den Rest mit Glut aufgegessen, also geschluckt. Stopp, mit Glut? Ja. Stefan, wie bist du drauf, Mensch? Nee, das war mal so eine Zeit gewesen, wo ich halt, mir was selbst machen wollte oder so. Mhm. Das sind dann so Ausschmerzen gewesen und so, aber ich meine, das ist jetzt. Also, ich bin beruhigt, im Moment isst du keine Zigaretten mehr. Du drückst sie dir nur auf der Zunge aus. Ja. Machst du das immer noch in Anwesenheit von anderen Leuten oder hauptsächlich oder ausschließlich nur, wenn du alleine bist? Das ist hominum, also so oder so. Mhm. Wie reagieren denn dann die Menschen, die das nicht von dir kennen, darauf? Viele geschockt, sag ich mal, am Anfang denken, naja, hier irgend so einer, der halt vielleicht ein bisschen durchgeknallt ist oder der halt irgendwie vielleicht drauf ist, Drogen oder sowas, vielleicht High oder so, meine ich, keine Drogen, meine Sekretten sind auch Drogen, aber sag mal, es ist einfach wie so ein Kick, ich meine. Also wie schade, dass du kein Bildtelefon hast. Sonst müsstest du uns das jetzt hier vorführen. Ich weiß nicht, ob man es am Telefon hört. Na, du kannst uns da natürlich jetzt viel, viel vormachen. Man müsste das, glaube ich, wirklich sehen, um es wirklich nachvollziehen zu können. Und du bist auch fest entschlossen, das weiter zu praktizieren. Ja, ich sag mal, solange es nicht meiner Knecht Schaden tut, weil die Zunge ist ja okay, sag ich. Und Schaden tut auch nicht mein Körper jetzt von drinnen her gesehen, weil ich dann nachher auch dann wieder was trinken tue oder mit meinem Mund ausspülen tue. Ja. Hat der Zahnarzt sich schon mal dazu geäußert? Du musst natürlich höllisch aufpassen, ne, dass du mit der Glut nicht irgendwie an die Zähne kommst. Ja, ich meine, wenn man die Zigarette ordentlich, also die Zunge ordentlich rausstreckt und die Zigarette, also wie halt auf der Hand so einfach schön ausdrückt, also dreht. Also du bist dir deiner Technik da ziemlich sicher, wie du das machst? Eigentlich ja, also ich habe jetzt eigentlich nur einmal am Anfang, also die Blase gab es, da konnte ich nach ein paar Tagen lang nichts essen und trinken, weil es nachher schmerzhaft war. Mhm. Aber ich sag mal jetzt, also seit dem ersten Mal einwandfrei, und ich habe das übelste Wetten gewonnen, weil mir das Leute nicht glauben wollten. Also ich habe dir das jetzt durchaus geglaubt, nachdem du das jetzt so beschrieben hast. Ja, das, ich meine, es ist, ist halt so eine Sache, also... Ist halt, also für mich ist halt irgendwo... Das gibt dir ein bisschen mehr Selbstbewusstsein, glaube ich, ne? Was anderes, weil... Also, das war der Stefan, der seine Zigaretten gerne auf seiner Zunge ausdrückt und gar nichts dabei findet. Danke für deinen Anruf. Toi, toi, toi, dass da nichts Übles passiert mal. Okay. Ciao. Okay. Mensch. Marc, 23. Hallo Marc. Hallo. Ja. Wie geht's dir? Schönen Abend wünsche ich dir. Ja, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Abend, eine tolle Nacht. Ja, auf jeden Fall. Jetzt reden wir beide miteinander. Und du hast mir irgendwas Ungewöhnliches zu erzählen wahrscheinlich. Ja, natürlich. Ich pierce mich jetzt knapp seit 7 Jahren. Seit 7 Jahren schon? Ich bin jetzt 22. Ja. Und empfinde unwahrscheinlich Lust am Schmerz, wenn ich gepierst werde. Ich habe Ihr Kollegen schon gerade erzählt, so, dass ich die ersten paar Mal habe ich mich auch noch betäuben lassen. Mhm. Und dann wollte ich mal gerne wissen, wie das ist, wie das ohne Betäubung ist. Mhm. Bloß da muss man erstmal jemanden finden, der das macht, also einen Piercer, der es ohne Betäubung macht. Ja. Da habe ich dann niemanden gefunden und seitdem ich habe selber jetzt 18 Piercings. Wo hast du die Piercings? Im Gesicht, an den Händen, in Genitalien. Wo im Gesicht, genau? Nase, Mund, Ohren. Hast du es auch in der Zunge? Auch in der Zunge. In der Zunge auch? Ja. Und du hast es in der Zunge auch ohne Betäubung? Ja, und das war mein letztes Piercing ohne Betäubung. Das ist ja krass. Auch das ist krass. Ich meine, es war ein tolles Gefühl für mich, weil das war halt einer der Piercings ohne Betäubung. Mhm. Du sagtest gerade auch Genitalien. Ja. Wo, wie genau? Ja, am Hodensack mhm. und in der Vorhaut. Mhm. Und dort auch ohne Betäubung? Ja, die beiden auch ohne Betäubung. Was? Obwohl die taten nicht so weh, weil das doch dünnes Gewebe ist. Also, wie gesagt, Zunge war für den normalen, sag ich jetzt mal, am schlimmsten, weil die Zunge ja unwahrscheinlich anschwillt mhm. ohne Betäubung. Hast du das selbst gemacht oder von einem... Ich habe das machen lassen. Das hast du ja machen lassen. Aber du machst es selbst auch, hast du gerade gesagt, ne? Oder? Ja, aber nicht jetzt. Ich habe mir durch die Lippe habe ich mir selber zwei gemacht mhm. und durch die Nase. Mhm. Jetzt beschreib mir bitte. Also du empfindest diesen Schmerz ja. Ja. Ne? Und du empfindest diesen Schmerz als etwas Positives. Ist ein tolles Gefühl. Ein tolles Gefühl. Warum ist das für dich? Also das, was du jetzt beschrieben hast, klingt natürlich für die meisten Menschen, für die normalen Menschen, sage ich jetzt mal, unbegreiflich. Für mich auch, dass jemand sich selbst so etwas zufügt. Versuche mir bitte in irgendwie ansatzweise zu erklären, warum das für dich schön ist. Also früher in der Schule war es so, da hat man ja so ganz bisschen so Stecknadeln unter die Haut gesteckt. Also nicht und die erste, dass die so ein bisschen drin stecken, haben wir die Lehrer mit geärgert. So. Das habt ihr gemacht? Aha. Ja, und dann mit der Zeit so... Was habt ihr gemacht? Nochmal genau. Ihr habt die Stecknadel euch unter die Haut geschoben? Ja, man kann, wenn du jetzt hast eine Stecknadel da... Nee, habe ich jetzt leider keine hier. Nein? Nee. Schade. Also wenn ich hätte es auch nicht gemacht. Wenn du in die Haut gehst, ja? Dann gehst du in die erste Hautschicht rein. Ja. Also wenn du siehst die Nadel noch, es kommt kein Blut oder so. Mhm. So, und das fand ich damals schon recht interessant und so. Und mit der Zeit kam das auch mit dem Schmerz. Also ich habe jetzt nicht irgendwie schlechte Erfahrungen, dass ich jetzt irgendwie krankhaft draufstehe. Ich finde das halt einfach ein tolles Gefühl. Mhm. Also für mich selber. Und wie gesagt, in der Schule und dann kam das mit der Zeit. Und dann habe ich mich mit 15 das erste Mal gepierst. Mhm. Also piercen lassen da, ne? Piercen lassen, mhm, ja. Ja. Da noch mit Betäubung. Noch mit Betäubung, mhm, ja. Und seit knapp 2 Jahren ohne Betäubung. Mhm. Da habe ich doch lange nachgesucht, dass ich jemanden gefunden habe, der das privat ohne Betäubung macht. Ja, das machst du jetzt seit 7 Jahren. Ja. Bemerkst du, du beobachtest dich ja selbst auch, bemerkst du, dass du immer einen größeren Reiz brauchst? Ja, das stimmt. Das ist wie auch, sag ich mal, so bei Drogen. Erst nimmt man eine Dosis, dann braucht man mehrere oder so. Mhm. Und da ist es so... Immer der Kick, der muss immer größer ja, sein. Also der letzte Kick war die Zunge. Hast du jetzt, ja. So wie ich dich jetzt schon einschätze, nach den paar Minuten Gespräch, hast du schon irgendwas anderes jetzt im Visier als nächste Aktion? Eigentlich nicht. Also das war jetzt letzte Woche. Ich kann jetzt auch schon mal wieder reden, das ist schon mal ein Vorteil. Man hört es gar nicht, also redest ganz normal. Ja, na, wie gesagt, wenn die Schwellung weg ist, dann ist es auch kein Problem mehr. Mhm. Und ja, mal gucken, was auf mich zukommt. Vielleicht finde ich ja irgendwas noch mal was. Gibt vielleicht, es denn, vielleicht rufe ich in einem Jahr bei dir an und ich habe einen Nagel durch den Bauch oder so. Ja. Gibt es denn eine Körperstelle, ich meine, du warst ja schon an den heikelsten Körperstellen, die doch für dich auch noch tabu sind, was diese Geschichte angeht? Eigentlich, was extreme Stellen angeht, nicht. Weil man kann natürlich jetzt quatschige Sachen machen, wie was weiß ich, da so zwischen den Zehen ringen oder so. Oder irgendwelche, aber das ist ja... Das tut ja nicht weh, weil ich habe ja halt diesen Drang nach diesem Schmerz, wenn ich piercen lasse. Mhm. Und ich weiß auch bei jedem Piercing, was ich mir gemacht lassen habe, dass ich mich daran erinnere, was das für ein Gefühl war. Wie lange hält denn dieses Glücksgefühl dann für dich an? Nur währenddessen oder danach auch noch? Danach auch noch. Also die Zunge tat ja danach richtig weh, wahrscheinlich viele Tage. War dieser Schmerz auch für dich schön und angenehm? Ja. Völlig irre. Das heißt, du müsstest ja gar keine Angst haben, mal ins Krankenhaus zu kommen, wenn du mal operiert wirst. Nee, habe ich auch. Okay, ich lasse mir jetzt, wenn ich jetzt ins Krankenhaus komme, mir ein Bein gebrochen habe, sage ich nicht zu den Jungs, ich mache das jetzt ohne Narkose, eiskalt. Obwohl ich sag mal, das wäre ja auch nochmal interessant, ne? Weil es ist ja auch so, wenn ich jetzt, ich sehe das danach ja auch gleich. Bei einer Operation wäre es ja zum Beispiel so, wenn die mich jetzt aufschlitzen und dann irgendwas machen, Bauch oder so, Aber mich würde das schon interessieren, wenn ich mir mal einen Daumen gebrochen habe oder so. Mhm. Das wird dann ja auch aufgemacht. Nur habe ich gerade am Anfang was Extremes gesagt. Das kennen wahrscheinlich die meisten Leute gar nicht. Ich habe gefragt, steht ihr auf Branding? Weißt du, was Branding ist? Ja. Branding ist, wenn man sich quasi so, wie man früher Tiere ein Brandmal versetzt bekommen hat. Denn das machen Menschen im Moment auch. Es gibt ja so eine neue Bewegung. Könntest du dir das bei dir auch vorstellen? Das muss ja tierisch wehtun. Das ist richtig, aber da habe ich, da, ich sag mal, wenn man sich jetzt mal, es gibt ja Leute, die lassen die Bügeleisen auf den Rücken drücken oder irgendwelche Zeichen. Das ist aber vergänglich. Das ist vergänglich? Ja, natürlich. Nicht für den, in dem Sinne, dass sieht man immer, dass man da irgendwas verbrannt hat oder so, ja. Aber es ist für mich kein Ausdruck, wenn mich jetzt hier zum Beispiel jemand kennt, ja, also wenn mich jetzt jemand kennt und der sieht bei meinen Piercings, dann weiß er auch, warum ich die machen lassen habe. Ja gut, aber du könntest ja auch ein Branding vorne auf die Stirn... großes Bügeleisen, einfach quer über den Kopf, das wär's doch. Nee. Also das ist nicht dein Ding. Hat das, wollte ich gerade noch fragen, hab ich vergessen, hat das für dich auch eine sexuelle Komponente, dieser Schmerz? Nein, also beim Sex stehe ich weniger auf Schmerzen. Also SM-Praktiken oder so sind nicht dein Ding? Och, ich sag mal so, ich hab's noch nie ausprobiert oder hab noch nie die Partnerin gefunden, die das mir nahe bringen würde. Also von mir aus würde sowas nie gehen, weil ich in der Hinsicht, was SM angeht, auch arg unbedarft bin. Weil Schmerz heißt ja nicht gleich SM, dass man auf SM steht. Nee, ist klar. Aber ich könnte mir vorstellen, dass du in dieser Richtung durchaus da auch ticken könntest. Wenn, ja, das weiß ich nicht. Ich bin ja noch jung. Du bist ja sehr jung, erst 23, ja. Ja. Mensch, das ist aber eine interessante Sache mit dir. Ja. Ja, ich finde das interessant, ungewöhnlich und unnachvollziehbar letztendlich für mich. Aber es gibt halt sowas und du bist das der beste Beweis dafür. Ja. Marc, danke für deinen Anruf. Okay. Ciao. Okay, auf Wiedersehen. Schönen Abend noch. Auf Wiedersehen. Eine Frau, ein Mädel, Jasmin, 17 Jahre alt. Ja, hallo. Jasmin, hast du auch Lust am Schmerz? Ja, nicht direkt, ich weiß nicht, aber ich habe halt manchmal die Vorstellung, dass mich jemand vergewaltigt irgendwie. Wie bitte? Ja, und es bereitet mir irgendwie Lust, ja. Du hast die Vorstellung, die Fantasie, dass dich jemand vergewaltigt? Ja. Und diese Fantasie bereitet dir Lust? Ja. Was stellst du dir denn da genau vor? Beschreib mir mal so eine Fantasie. Ich lerne vielleicht jemanden kennen und ja, dann kommt es irgendwie zu Zärtlichkeiten und dann irgendwann möchte mit mir schlafen und ich möchte es im übertragenen Sinne eigentlich nicht, aber dann irgendwie ja doch und ja, dann zwingt er mich halt mehr oder weniger dazu. Wie stellst du dir dieses Zwingen denn vor? Ja, dass er mich festhält und selbst wenn ich sage, dass ich es nicht möchte, dass es dann trotzdem macht irgendwie. Mhm. Sind diese Fantasien auch also schon auch gewalttätig? Ja, zum Teil schon, ja. Wie gewalttätig? Ja, mit Fesseln halt und wirklich festheben und zwingen dazu, auch, dass mich zwei Männer festheben und ja, mich vergewaltigen wollen praktisch, ja. Geht es so weit in der Fantasie, dass du dir sogar vorstellst, dass ein Mann oder zwei Männer dich würgen, dass du Todesangst hast? Nee, das jetzt nicht. Soweit nicht. Aber ich meine, das Fesseln so ist ja schon auch sehr gewalttätig. Ja, schon, ja. Auch mit Handschellen und so. Mhm. Sind das Fantasien, sind das Onanie-Fantasien für dich auch? Ja, wenn ich sowas im Fernsehen dann sehe, dann schon, ja. Mhm. Ich habe zum Beispiel mal einen Freund gehabt, dem habe ich das erzählt und der hat mich dann auch mehr oder weniger öfters vergewaltigt oder mit Handschellen ans Bett gefesselt und das war dann auch wirklich das Einzige, dass ich einen Orgasmus bekommen habe. Also ist das ja schon eine SM-Ausrichtung bei dir, ne? Dass du wahrscheinlich in diesem Bereich tendierst, dich entwickelst. Ja, ich mag es aber eigentlich nicht, wenn ich geschlagen werde oder ich möchte auch andere nicht schlagen, das möchte ich eigentlich überhaupt nicht. Nee, das bezieht sich jetzt wirklich nur auf diese Art der Fantasie, ne? Ja. Also dieser gewalttätige Vorgang einer Vergewaltigung. Ja, genau. Nun ist mir ja immer zu unwohl, wenn ich das auch so wiederhole, was du sagst. Es gibt ja nun so schlimme, unendlich schlimme Geschichten, die ich hier in dieser Sendung auch schon gehört habe, die mir vergewaltigte Frauen erzählt haben. Was geht in dir vor, wenn du in der Zeitung liest, dass eine Frau vergewaltigt wurde? Ich stelle mir das schon schlimm vor. Ich kann mir das wahrscheinlich auch gar nicht vorstellen, wenn das einfach ein fremder Mann auf mich zukommt und mich festhält und mich dann vergewaltigt. Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, ich kann mir eigentlich auch nicht vorstellen, dass es schön sein soll, aber irgendwie, wenn ich sowas im Fernsehen sehe oder wenn ich mit meinem Freund oder mit meinem Ex-Freund geschlafen habe und dann, er hat mich irgendwie ja mehr oder weniger vergewaltigt, dann hat mir das Lust bereitet. Mhm. Ist das ja immer noch ein Unterschied. Das war bisher so mit Männern, die du kennst, die du kennengelernt hast, auch in der Fantasie, ne? Du hast es mir ja gerade beschrieben. In der Fantasie jetzt nicht unbedingt, aber im richtigen Leben. Ich meine, ich habe auch schon One-Night-Stands gehabt und da ist auch schon... Denkst du, ja, da ist auch schon? Da ist auch schon so eine Art, nicht Art Vergewaltigung vielleicht, so ein bisschen gezwungen zum Sex gewesen. Denkst du daran, wenn du das so erzählst und das für dich auch so fantasierst, dass die fast alle Frauen, die Vergewaltigungserlebnisse hatten, eben auch eine elementare Todesangst hatten, dass der Vergewaltiger sie umbringt? Denkst du daran auch? Ja, klar. Ich denke schon. Und das nimmt dir dann wiederum die positive Fantasie nicht weg? Ich denke dann immer nur, wenn ein Mann eine Frau vergewaltigt, muss das er nicht unbedingt umbringen. Daran will ich irgendwie auch gar nicht denken, weil das dann irgendwie doch wieder zu weit gehen würde. Was findest du, was man mit Vergewaltigern tun sollte? Ich finde schon, dass es eine Gewalttat ist, auf jeden Fall. Mhm. Vor allem auch Kindern oder unter 18-Jährigen gegenüber. Also chemische Kastration würde ich schon sagen, doch. Mhm. Ich frage dich jetzt mal was Provokatives. Wenn diese Fantasien so stark sind und dich so erregen und dass du sogar, wenn du in der Zeitung darüber liest oder im Fernsehen davon darüber siehst, dass das schon eine Wirkung auf dich hat, kribbelst dir manchmal unter den Fingernägeln, dich einer solchen Situation real auszusetzen? Sprich, gehst du schon mal in den Wald abends im Dunkeln oder an dubiose Stellen, wo vielleicht etwas passieren könnte? Ja, ich habe das schon gemacht, ja. Aber mir ehrlich? Ist vielleicht zum Glück noch nie was passiert dabei. Oder auch gerade von der Diskothek nachts heimgelaufen oder so. In der heimlichen Hoffnung, es sollte vielleicht doch was passieren? Ich weiß es nicht, ob ich es gehofft habe, aber irgendwie wahrscheinlich schon, sonst wäre ich nicht allein heimgelaufen. Denke ich jetzt mal. Jasmin, da hört meine Toleranz auf, wenn du das sagst. Ich toleriere es, wenn du sagst, ich stehe auf sowas. Und wenn man das in Form von einer sexuellen SM-Praktik vielleicht dann durchzieht mit einem Partner und sich vorher abspricht und mit Handschellen und so, alles in Ordnung. Aber wenn du dich gezielt dieser Gefahr aussetzt, ist es nicht mehr verantwortbar. Dann da hört wirklich der Spaß auf, denn du spielst da wirklich mit deinem Leben. Es geht mir nur um dich, es geht nicht um Moral. Ja. Ne? Es ist keine moralische Predigt, die ich hier halte. Einfach, ich habe Sorge um dich, dass du in die Klauen von jemandem gerätst, der dich schwerst verletzt oder vielleicht sogar umbringt. Ja, eben meine Fantasien, genau, eben nur so weit, dass er mich nur in Anführungszeichen vergewaltigt, das soll mich ja nicht umbringen oder irgendwie... Ja gut, aber so ist die Realität ist eben oftmals leider Gottes anders, ne? Klar, ja. Du bist so jung noch, 17 Jahre alt. Ja. Mhm. Hast du im Moment einen Partner? Ja. Und weiß der davon? Ich glaube, er hat so eine Ahnung davon. Das heißt, gesagt hast du ihm das noch nicht? Nee. Das bedeutet für mich dann auch, dass du keine richtig erfüllte Sexualität mit ihm hast, wenn ihr ganz normal miteinander verkehrt. Ja, wir haben noch keinen Geschlechtsverkehr gehabt, weil ich weiß, dass er nicht der richtige Partner ist. Aha. Ja. Also das hat dann so keine große Zukunft wahrscheinlich. Ja. Wie soll es weitergehen? Ich weiß es nicht. Ich suche eben noch den richtigen Partner, denke ich. Aber ich finde sowieso keinen. Ja, da bin ich aber nicht so sicher. Hast du schon mal darüber nachgedacht, irgendwo mal in so einen Club zu gehen, in so einen SM-Club? Oh nee, das wäre mir zu... Ich weiß nicht, zu... Vielleicht bin ich selber extrem, ich weiß nicht, aber ich glaube, dass noch zu extrem. Also ich finde, dass du schon sehr extrem bist. Also und sei auch extrem, aber gefährde dein eigenes Leben und deine eigene Gesundheit nicht. Das finde ich wichtig, dabei zu bedenken. Sonst sei so extrem, wie du magst, wenn es dein Spaß ist und wenn du da jemanden findest, der das mit dir macht. Ja, ich finde aber das Extrem, wenn man in so einen SM-Laden oder ich weiß nicht geht, dann ist das erstmal alles so gespielt und ich weiß nicht, ich wollte es eigentlich nie gespielt, weil das sieht irgendwie, ich weiß nicht, das gibt mir dann doch nicht den Reiz, den ich eigentlich... Ja gut, aber wenn du mit deinen ehemaligen Partnern solche Sachen gemacht hast, mit Handschellen und so, war es ja auch gespielt. Nicht immer. Nicht immer? Nicht immer. Wie lange hast du diese Fantasien schon? Ja, seit meinem ersten Freund eigentlich. Wie alt warst du da? 14. 14, Jasmin, ich habe ein bisschen unwohles Gefühl, wenn ich jetzt Tschüss sage, weil ich mir Sorgen mache um dich. Ja, ich mache mir eigentlich auch Sorgen um mich. Ich hätte am liebsten auch ganz gerne ganz normale Sexualität und einen Freund und alles, aber bei mir ist im Moment wirklich sowieso alles drunter und drüber. Ich wohne jetzt allein und ich suche die Liebe meines Lebens. Ich bin mit 17 vielleicht noch ein bisschen zu jung dafür. Das muss aber mein Gott, ich suche sie trotzdem. Das ist auch richtig so. Und vielleicht musst du auch noch lange suchen. Die kommt vielleicht erst mit 30. Ich will dich jetzt nicht entmutigen, aber... Ah, danke schön. Manchmal aber auch mit 18 schon. Oder mit 17, 17,5. Ja, ich bin erst letzte Woche 17 geworden. Jasmin, ich geb nur noch etwas zu bedenken. Und dann soll es auch gut sein. Ich habe dir jetzt meine Meinung gesagt. Hab doch einfach so im Hinterkopf, auch wenn dieses Gefühl zu stark wird und du das, den Eindruck auch hast, dass du da gar nicht mehr selbst Herr drüber wirst und vielleicht Dinge tust, die wirklich verrückt sind, dann überleg doch mal, dass du dich einem Therapeuten anvertraust. Das muss ja nicht sofort sein, aber hab's einfach mal so im Hinterkopf und beobachte dich scharf. Mhm. Hm? Okay. Alles Gute. Ja, danke. Tschüss. Ciao. 1.31 Uhr, 36 Sekunden. Jetzt machen wir Pause. Uhr, 42 Sekunden. Hier ist 1 Live Domian von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Und unser Thema heute Nacht heißt Lust am Schmerz. Wer von euch hat, in welcher Beziehung auch immer, Lust am Schmerz? Vielleicht sogar am extremen Schmerz. Wenn ihr mir darüber erzählen wollt, dann, oder Lust an Gewalttätigkeiten, wie wir es gerade gehört haben, wenn ihr mir darüber erzählen wollt, Telefonnummer 0180-5678-111. Hinweis für morgen. Morgen in der Nacht von Freitag auf Samstag ist der 1Live-Freundeskreis in Krefeld, in der Disco Königsburg. Und dort steht ein Domian-Bildtelefon. Also wer per Bildtelefon sich mit mir unterhalten möchte und da in der Gegend morgen ist, das ist dann eine Möglichkeit oder ihr könntet da hinfahren. Also in der Königsburg in Krefeld morgen Nacht das 1Live-Domian-Bildtelefon. Jetzt ist Klaus dran und Klaus ist 30 Jahre alt. Hallo, ja, Klaus. Hallo. Guten Abend. Guten Abend. Ist der Ton laut genug? Ja, du musst schön laut sprechen, dann kriegen wir es hin. Die Leitung ist nicht so doll, ich höre das schon, aber wir werden das schon schaffen. Okay. Ja, Lust am Schmerz. Ja, ja, ich habe also was ganz Extremes. Also ich finde das jedenfalls ganz extrem, wenn ich so drüber nachdenke. Und zwar hat das bei mir eigentlich so angefangen, dass ich, früher habe ich das wie Agnes gemacht. Ich habe mich also auch immer verletzt. Und allerdings passierte das meistens in Stresssituationen. Ja. Und irgendwann später, in einer sehr großen Stresssituation, wollte ich mich umbringen. Und da habe ich ein Gift genommen. Ein Gift hast du genommen? Ja, ein Gift. Ja, was für ein Gift? Och, das möchte ich jetzt nicht sagen, weil man es frei kaufen kann. Okay, bitte sag es nicht. Leute auf Ideen bringen. Okay, sag es nicht. Ja, und irgendwie, also das dauert ziemlich lange. Es ist auch eine ziemliche Quälerei, das reinzuwirken. Aber irgendwie muss ich sagen, es war nicht gar nicht so schlecht. Ich meine, ich lag da ungefähr so 6 Stunden bestimmt. Und das passiert dann immer in Wellen. Und dann denkt man, bald ist man drüben. Also bald hat es einen gerissen. Es ist fast tot. Mhm. Naja, ich fand das halt unheimlich cool. Das ist ein Gift, was man einnimmt. Also ja. Man schluckt es oder trinkt es. Ja. Ja. Und man, das hat eine wirklich solche enorme Wirkung, dass man das Gefühl hat, man stirbt. Man hat nicht nur das Gefühl, es ist auch wirklich so. Lebensgefährlich. Also es kann zu Kammerflimmern führen und dann hilft nur noch Reanimation. Man ist währenddessen aber bei Bewusstsein. Völlig klar. Und dieses hat, als du das damals ausprobiert hast, eine sehr angenehme Wirkung für dich auch gehabt. Ich muss sagen, also irgendwie war das, für mich war es so eine Art Gefühl von Freiheit. Ich fand das, ich weiß nicht, es war ein tolles Erlebnis. Es hat ein paar Stunden gedauert und dann hat die Wirkung nachgelassen. Ja, also das ist ein bisschen problematisch. Man muss sich dann mindestens noch einen Tag im Bett bewegen, weil man sich oder im Bett liegen, weil man sich nicht bewegen kann mehr. Das hast du erzählt von dem einen Mal. Ist es denn so etwa, dass du das öfters machst? Ja, das werden so inzwischen 6 Mal gewesen sein. Du spielst also jedes Mal wirklich mit deinem Leben? Ja. Einmal bin ich in die Klinik eingeliefert worden und da habe ich einige Leute auf der Intensivstation also doll zum Rennen gebracht. Die mussten eine Intensivdialyse durchführen. Naja. Boah, Klaus, das finde ich, das find ich unglaublich. Unglaublich. Warum machst du das? Warum? Ja, ich weiß nicht. Das ist irgendwie, wie ich sagte, ein Gefühl von Freiheit. Irgendwie, es ist... Also ich meine, ich will mal was sagen, ich will jetzt hier keine Drogen propagieren, aber es gibt ja doch nur gewisse Drogen, wo man das vielleicht auch hat, die aber nicht so eine enorme Wirkung haben wie dein Gift. Das heißt, man stirbt da nicht dran. Warum muss es denn ein Gift sein, das dich letztendlich unter Umständen Millimeter nah an den Tod katapultiert? Ja, ich denke, das ist auch so eine Art Todessehnsucht. Also, ist dein Leben dir so wenig wert? Ja, also im Moment schon, ja. Eigentlich ist es mir generell ziemlich wenig wert. Ja. Mhm. Ich lebe also relativ risikofreundlich. Und dieses Zeug kann man kaufen? Ja. Ja. Hast du das immer zu Hause? Also ich habe hier noch ein Röhrchen, aber das wird nicht reichen. Mhm. Was sind denn das für Situationen, in denen du das dann nimmst? Das sind meistens Stresssituationen. Also wenn ich die Welt, also praktisch für einen Suizidversuch halt. Mhm. So wenn man, oder wenn ich die Welt halt ziemlich schlecht ertragen kann. Mhm. Für mich ist das halt immer so der Fall, wenn ich zum Beispiel Gewissensbisse habe. Mhm. Bei mir ist das ziemlich extrem dann. Mhm. Aber du willst ja letztendlich ja auch, du willst nicht sterben, ne? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ne? Du willst dieses Gefühl des Übergangs haben. Genau, ja. Mhm. Ich könnte das nämlich auch indizieren, dann wäre ich wirklich weg. Dann wirkt es tödlich. Das wäre garantiert tödlich. Mhm. Du sagst es gerade, das hat auch noch die Nachwirkung, dass man einen Tag im Bett verbringen muss. Ja, man kann sich sehr schlecht bewegen, also kommt nicht auf die Beine. Was ist denn das dann für ein Gefühl für dich? Ist das nicht schrecklich? Ist das nicht vergleichbar? Ich stelle es mir gerade so spontan wie einen ganz schlimmen Kater vor. Es ist schon ziemlich unangenehm, das stimmt. Also, weil man hat auch nicht mehr so richtig Gefühl in den Extremitäten und das ist eigentlich nicht so schön. Bereust du das dann und denkst, ah, scheiße, ich mach's nicht mehr, ich mach's nicht nochmal? Es ist sowas Tolles, also das kann ich nur sagen, also das kann vielleicht nie jemand nachvollziehen, aber das ist wie eine Wiedergeburt. Wenn man die Sonne aufgehen sieht und man lebt doch, Wahnsinn! Sag nochmal, wie viele Stunden dauert dieser Sterbevorgang, sage ich mal, dieser Freiheitsvorgang? Etwa 6 Stunden. 6 Stunden. Also kann auch ein bisschen länger sein. Ich habe das ehrlich gesagt noch nie gemessen. Wenn dann diese Wirkung nachlässt, ich frage dich jetzt nochmal, weil ich das auch von Drogen kenne, wenn die Wirkung nachlässt, wirst du dann missmutig oder gar depressiv? Nein. Das ist eher so ein riesiger Push. Also dann ist die Energie wieder da. Das ist einfach 100% wieder da. Mhm. Also auch wenn man vorher deprimiert war, das ist dann wie weggeblasen. So eine Katharsis, eine Reinigung. Ich bin sehr baff, muss ich dir sagen. Ich habe hier fast 7000 Gespräche geführt, sowas habe ich noch nie gehört. Ja, extrem. Das ist wirklich extrem, ja. Das ist wirklich extrem. Weiß das jemand aus deinem Freundeskreis? Ich wollte das eigentlich nie jemandem erzählen, weil ich dachte, die Leute könnten dann den Eindruck bekommen, ich wolle sie unter Druck setzen. Mhm. Nach dem Motto, ich bringe dich jetzt um, wenn ich das nicht, wenn du dich nicht so und so verhältst. Also das ist im Prinzip dein wirkliches Geheimnis, außer, Geheimnis. Außer ein paar hunderttausend Menschen und ich weiß das jetzt niemand. Tolles Geheimnis, ja. Warum hast du es eigentlich jetzt hier erzählt? Hast du nicht Angst, dass sich jemand erkennt, deine Stimme? Oh, erstmal ist das nicht mein Sendebereich, ja. Ich wohne ganz woanders. Mhm. Und, eigentlich, Also ich bin damit auch in Behandlung, muss ich auch so sagen, in psychiatrischer Behandlung. Aha. Und ich habe das inzwischen so vielen Dutzenden Leuten erzählt. Ich habe auch schon mal im Hörsaal gesessen, da saßen auch 600 Leute rum und haben einen angestarrt. Ach so, also dann, weil du gerade sagtest, es weiß sonst niemand. Also es müssen keine engen Freunde von dir, genau, ansonsten genau. Ist es schon publik. Wahrscheinlich haben die Psychiater sich auf dich gestürzt als interessantes Forschungsphänomen, ne? Ja, ich bin ein schwieriger Fall. Ja, wieso? Wie kam es denn dazu? Ich meine, das ist dann ja auch ein Schritt, zu einem Psychiater zu gehen mit diesem Problem oder mit diesem Phänomen. Warum hast du dich dazu entschieden? Ich habe ja auch noch andere Probleme. Also ich meine, ich denke, das hängt mit meiner Persönlichkeit zusammen. Und also ich habe zum Beispiel, im Moment leide ich halt relativ stark unter Angstgefühlen. Mhm. Ich habe halt ziemlich viel Angst. Mhm. Und das ist halt nicht sehr gut erträglich. Und da geht man halt damit zum Fachpersonal. Ja, und bist du gleich damit rausgerückt bei dem Psychiater, dass du solche Sachen machst? Oder hat der erst lange wuseln müssen bei dir? Ich war immer sehr, sehr offenherzig. Also ich habe das eigentlich immer erzählt, ja. Mhm. Deswegen komme ich auch gerne auf die Geschlossene, wenn ich stationär gehe. Ja, du kommst gerne auf die Geschlossene. Ja. wann war der letzte Trip? Ich nenne es mal Trip. Das ist anderthalb Jahre her. Ach doch, das ist dann doch schon sehr, sehr lange her. Ja, ich im Moment muss ich sagen, ich glaube, irgendwie mein Magen mag es nicht mehr. Also ich bin wohl etwas ruiniert. Und wie lange bist du jetzt deshalb in psychiatrischer Behandlung oder auch deshalb? Seit 1991. Hey. Hast du den Eindruck, dass es eine Wirkung hat, die Therapie, dass du nicht nochmal in Versuchung gerätst? Also ehrlich gesagt, das ist eine von den Sachen, die ich mir eigentlich ungern nehmen lassen würde. Das heißt also, das ist für dich fast schon beruhigend, dieses Röhrchen da zu Hause zu haben? Ja. Ach, für den Fall der Fälle kannst du da nochmal zugreifen? Genau. Mhm. Ganz komisch, ja. Sag mir doch mal, warum dir dein Leben nicht so Spaß macht? Ich denke, also das ist vielleicht so eine Art Minderwertigkeitskomplex. Ich komme mir halt unheimlich mit nullwertig vor. Warum? Angeboren, was weiß ich, frühe Kindheit, kaputt, alles im Eimer. Ja, wobei du wirkst relativ selbstbewusst und durchaus normal. Das mag täuschen. Das kann sein, ja, ein Telefon kann das wirklich täuschen, ja. Bist du berufstätig? Ja, bis vor kurzem. Was hast du? Das hat mich nicht rausgeschmissen, das hat mich auch etwas irritiert. Hm. Mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Was hast du gemacht? Krankenpflege. Aha. Oh, jetzt wird Zeit. Also Klaus, ich erspare dir das Angebot, mit meinem Psychologe zu sprechen. Ich glaube, du bist da in sehr guten Händen. Und wahrscheinlich wissen die Leute intensiv über dich Bescheid. Ich wünsche dir, dass du das nicht mehr machst. Ich wünsche dir, dass die Psychiater Erfolg haben. Dass du Erfolg hast, nicht dass die Erfolg haben, sondern du Erfolg hast mit dir selbst. Mhm. Und dass das Leben dir wieder Spaß macht. Und das ist ein netter Wunsch, danke. Ja, und du nicht mit 30 Jahren schon durch einen Selbsttötungsakt von uns gehen wirst müssen. Ja, das wäre wünschenswert. Ja, alles Gute. Danke. Klaus, tschüss. Tschüss. Mensch, heute kriegen wir was zu hören hier. Das haut einen ja um. Olaf, 30. Mhm. Hi Olaf. Hi, Tag. Wahnsinn, ne? Ja, ist schon eine bunte Welt in der Themen. Ja, ach, wo leben wir nur? In einer bunten Welt. Ja. Jetzt zu dir. Ich habe Lust an Schmerz. Und das kam so. Ich habe ein Zartenalter von 6 Jahren, ziemlich lange und ziemlich übel Migräne gehabt. Mit 2, 3, 4 Anfällen pro Woche. Und ja, hatte auf jeden Fall da gehörig Gelegenheit, mich intensiv mit Schmerz auseinanderzusetzen. Und ja, da bin ich aber sehr spät erst drauf gekommen. Ich habe Tabletten geschluckt, damit die weggehen und alles Mögliche getan, damit die weggehen. Mhm. Bis ich dann irgendwann mal, da war ich aber schon über 20, ich bin jetzt 30, sprang mich irgendwann der Gedanke an, ja, was passiert denn, wenn ich mich mal umdrehe und den Schmerz kommen lasse? Ja, und dann hab ich mir dann überlegt, was passieren kann. Kam zum Schluss, ja, so viel kann nicht passieren, schlimmstenfalls sterbe ich. Wenn du dich umdrehst, wie meinst du das? Ja, also man kann von dem Schmerz weglaufen. Achso. Oder man kann sich umdrehen und kommen lassen. Ich verstehe. Ja, und hab da festgestellt, es passiert nichts. Im Gegenteil, also ich das ist die, wie soll ich sagen, es gibt da eine Menge zu betrachten. Also das klingt noch alles ein bisschen abstrakt. Das klingt du hast schon mal einen Kater gehabt. Ja, natürlich, ja. Und dann liegst du krank da nieder und möchtest am liebsten, dass das weggeht. Ja. Ja. Ja, und mir ist in genau der Situation, jetzt nicht mit dem Kater, sondern mit Migräne, irgendwann der Gedanke gekommen, ja, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Mhm. Was vor 5 Minuten war, ist völlig egal. Was in 5 Minuten sein wird, ist auch völlig egal. Mhm. Und habe eigentlich irgendwann mal angefangen, mir anzugucken, was jetzt gerade ist. Ja. Ja, und habe da festgestellt, ja gut, Schmerz ist nur Wahrnehmung. Das ist halt gerade so, aber ich muss die nicht so werten, wie ich das bis jetzt gemacht habe. Ja, das klingt mir jetzt so ganz vernunftsgemäß, kann ich das nachvollziehen. Mhm. Das bringt mir aber nicht viel, wenn ich da liege mit einem absolut verkaterten Kopf und ich konzentriere mich auf den Schmerz und sage, naja, ich habe jetzt Kopfschmerzen. Dadurch werden die doch nicht schön oder sie verschwinden doch auch nicht. Nee, dass du Kopfschmerzen hast, das brauchst du nicht sagen, das fühlst du ja. Mhm. Nee, der Punkt ist, du guckst dir den Schmerz an. Du konzentrierst dich auf den Schmerz, wie du dich auf den Baum, der draußen in der Landschaft steht, konzentrierst. Versuchst ihn so genau wie möglich zu betrachten. Ich kann den Schmerz nicht betrachten. Ich fühle das nur in mir. Ich kann den nicht sehen. Ja, nee, genau das meine ich. Du konzentrierst dich auf das Gefühl. Mhm, ja. Und durch diese Konzentration auf das Gefühl, sagst du, löst sich das Gefühl auf? Nö. Sondern? Nee, du stellst fest, dass, dass das nicht so ärgerlich ist. Dass es nicht so schlimm ist, meinst Richtig. Du? Richtig. Mhm. Ist das jetzt so deine Praktik, damit umzugehen, wenn du heute irgendwelche Schmerzen hast? Ja, das geht heute noch ein klein bisschen weiter. Erzähl. Also ich geh nicht her und füge mir selbst Schmerzen zu, weil ich denke, das ist eine Frage der Betrachtung. Wie weit geht es denn heute? Wenn ich Schmerzen habe, setze ich mich damit auseinander. So wie du es gerade beschrieben hast. So wie ich das gerade beschrieben habe. Und ich habe festgestellt, ich habe ein bisschen ausgebaut. Ich habe angefangen, mir vorzustellen, dass ich den Schmerz, den ich halt jetzt in einer konkreten Situation habe, dass ich den nicht nur für mich, sondern auch für andere erleide. Hä? Ja. Mystik. Ist das esoterisch? Ja, der Witz dabei ist eigentlich, dass sich auf die Art und Weise die Art des Umgangs damit ändert, weil ich dann den Schmerz nicht nur für mich habe, sondern auch für andere. Jesus, bist du Jesus? Nö, bin ich mit Sicherheit nicht. Also, bin ich mit Sicherheit nicht, aber ich meine, ich habe jetzt den Schmerz. Ja. Und den liegt in meiner Verantwortung, wie ich damit umgehe. Ja, es klingt alles sehr schön, aber ich verstehe null. Hat zur Folge, dass, wenn ich das für andere mache, ich konzentriere mich darauf, dass ich den Schmerz von irgendwelchen Figuren, die Wesen, die halt gerade den gleichen Schmerz haben, dass ich den praktisch aus dem rausziehe, dann kann ich mir so mit kleinen dunklen Wolken, die dann in meinen Körper gehen. Also ich weiß schon, das ist eine ganz individuelle Technik, die du da entwickelt hast, ne? Mhm. Die man wahrscheinlich gar nicht jetzt hier so schnell begreiflich machen kann anderen. Mhm. Dadurch kannst du mit Schmerz umgehen und macht dir nichts mehr aus. Im Gegenteil, also ich habe das Gefühl, was Gutes zu tun. Mhm. Also du befreist sogar andere Leute davon. Das vermag ich nicht behaupten, aber ich habe das Gefühl. Ja. Ja, verrückt. Wie bist du darauf gekommen? Also, ich bin darauf gekommen, weil ich halt ziemlich lange und ziemlich häufig ziemlich üble Migräne anfange. Ja, klar, das hast du ja gerade erzählt. Aber so, dass du dir das so zurechtlegst, das hast du dir so selbst ausgedacht. Ich habe mich da ein bisschen vom Buddhismus inspiriert. Ah, das dachte ich schon, dass da irgendwo der Wind herweht von sowas. Ja, interessant. Danke für deinen Anruf. Ja, und vielleicht vertieft der ein oder andere das mal bei entsprechender Lektüre. Das ist toll, man kann das ausprobieren. Ja, okay, danke. Tschüss. Tschüss. Ciao. Jetzt ist André dran. Und André ist 36 Jahre alt. Hallo André. Hallo Domian. Hi. Lust am Schmerz. Du auch. Ja, bedingt. Bedingt? Ja. Also ich bin eigentlich derjenige, der eigentlich die Schmerzen den anderen Leuten gibt. Inwiefern? Ja, ich bin sadistisch veranlagt in meiner Sexualpraktik. Das passte wunderbar mit meiner Ex-Partnerin. Die war M veranlagt. Das war also wunderbar. Außerdem... Da passt das gut zueinander alles. Das passte wunderbar. Das war also eine Idealverbindung. Also du hast Spaß daran, wenn du anderen Menschen Schmerzen zufügst. Ja, richtig. Aber nur in dem Fall, wenn die das auch wollen. Richtig. Ja, das stellen wir mal gleich klar, sonst... Genau. Ich bin Piercer und mache unter anderem auch Branding. Aha. Was im Moment ganz in ist mit diesem Branding. Also du brennst Menschen irgendwelche Merkmale in die Haut. Ja, richtig. Ne? Das sind so Kennzeichen. Das kennt man ja aus alten Westernfilmen, ne? Genau. Wo die Rinder irgendwo eingetrieben werden und dann kriegen sie wusch so ein Ding drauf und dann dampft das so. Ne? Ja, genau. Dampft das bei Menschen auch? Nee, eigentlich weniger. Weil das Dampfen, das ist eigentlich das Fell, was da... Achso. Was brennst du den Menschen denn in ihren Leib? Entweder Zeichen, irgendwelche geometrischen Figuren. Also ich selber habe eine Sonne auf dem Oberarm. Mhm. Wie groß sind diese Brandmale? Die sind also, das geht von Daumennagelgröße bis hin zur Handflächengröße. Bis hin zur Handflächengröße? Ich habe also so ungefähr eine Handflächengröße, ist eine Sonne. Wie macht man das? Heizt man da wirklich so ein Stück Eisen auf Gluthöhe ein? Oder wie geht das? Ja, richtig. Also das ist Edelstahl. Mhm. Entweder dünne Bleche oder halt Rundmetall. Ja. Die werden teilweise verlötet. Die werden dann bestimmt in einer bestimmten Farbe glühend gemacht. Also wie machst du die glühend? Über einen Gasbrenner. Über einen Gasbrenner. Ja, richtig. Und dann drückst du dieses Ding einem Menschen auf die Pobacke von mir aus, oder weiß ich nicht. Zum Beispiel, ja. Und schreit dieser Mensch dann? Das kommt auch schon vor, ja. Also man kann das nicht betäuben, ne? Man kann das eigentlich betäuben, aber dann ist ja eigentlich der Spaß weg, ne? Sowohl für die Leute. Also die wollen das natürlich auch so empfinden dann. Ja, ne? Richtig. Genau. So, jetzt brennst du jemandem das rein, ja. Der schreit, und was geht in dir dann vor? Ja, dann das, also mein Körper durchläuft dann so ein Schauer, so ein schönes Kribbeln. Also je mehr der andere schreit, ja, aus richtig. Schmerzen, ja. desto mehr Spaß hast du. Ja, im Prinzip ja. Desto mehr sexuell erregt bist du auch. Nee, das eigentlich weniger. Mhm. Das ist also dann nur wirklich in meiner Sexualität oder die mit meiner Partnerin oder mit meinem Partner. Mhm. Was muss denn da passieren, dass du sexuell erregt bist? Was musst du denn da jemand anderem zufügen? Schmerzen, auch Schmerzen. Auch Schmerzen, mhm. Ja, klar. Also mit dem Branding, das ist mehr so ein handwerklicher Vorgang für dich? Ja, das ist ein handwerklicher Vorgang, der natürlich auch prickelt, der diesen Schauer innerlich runterlaufen lässt. Was sind denn das für Leute, die da zu dir kommen? Bist du da professionell oder wirst du so in der Szene gehandelt, der macht das? Bei dem kann man das machen lassen? Ja, bei dem kann man das machen lassen. Ich mache das eigentlich semi-professionell, sagen wir es so rum. Ich habe also bis vor kurzem einen ganz bürgerlichen Beruf noch. Ich war also Briefträger. Nein. Ich war auf einer Intensivstation beschäftigt. Im Krankenhaus? Ja, richtig. Oh Gott, ich wollte aber nicht von dir gepflegt werden. Och. Dann hast du immer Spaß dran, wenn es dem Patienten besonders weh tut, oder wie? Nein. Das nicht? Nein. Also das könntest du schon gut auseinanderhalten, deinen Job und deine privaten Gelüste. Natürlich, das muss man. Also dafür bin ich Profi. Ja. Nee, aber die Lust an bei mir ist eigentlich, wenn ich meine Lust ausleben kann, also meine sadistische Neigung an meinem Partner ausleben kann. Das hat wahrscheinlich ganz komplizierte, diffuse, psychologische Urgründe, warum du sadistisch veranlagt bist. Will ich gar nicht groß rumwühlen. Ich frag dich nur mal, vielleicht hast du dir selbst mal Gedanken drüber gemacht. Weißt du, woher das rührt? Ich glaube ja. Magst du es erzählen? Ja, das ist in der Kindheit bis heute begründet. Das liegt so im Elternbereich, fehlende Zuneigung, die ist einfach bei mir irgendwann in eine gewisse Härte umgeschlagen. Findest du denn immer Partner oder Partnerin, du bist bisexuell, ja. Habe ich gerade interpretiert. Ja, richtig. Findest du immer Leute, mit denen du das dann auch praktizieren kannst? Nee, also sehr wenig. Also von den ganzen Partnerinnen und Partnern, die ich bisher gehabt habe, gab es also nur eine. Wo das richtig gut gefluppt hat. Wo das richtig gut gefluppt hat. Was ist denn für dich jetzt, wenn ich dich jetzt so fragen würde, was ist das absolute, im sexuellen Sinn, das absolute Highlight, was du jemandem zufügen kannst, was dich zum Rasen bringt, wo du nicht mehr weißt, wohin? Ist es das klassische Peitschen? Nee. Was denn? Damit habe ich eigentlich relativ wenig zu tun. Mhm. Was mich jetzt erregt, oder? Ja. Was musst du jemandem zufügen, damit du so richtig in Fahrt und Stimmung kommst? Also so starke Schmerzen, dass der, je nachdem wie er veranlagt ist, dass er die Augen verdreht oder richtig anfängt zu kreischen. Und es kann auch ruhig Blut fließen. Nee, eigentlich weniger. Mhm. Es könnte, ja, aber es gibt ja da so diese Fakir-Shows, die jetzt in der Piercing-Szene so in sind, wo die Leute sich selbst aufhängen, selbst Blut abzapfen und so. Das habe ich tatsächlich, oder hatte ich bis vor kurzem tatsächlich in der Klinik, das muss ich nicht so haben. Warst du Krankenpfleger oder Arzt? Nee, Krankenpfleger. Krankenpfleger. Mhm. Mhm. Also wir unterstreichen jetzt nochmal, damit die Leute nicht vor Schreck irgendwie zu Hause jetzt vor dem abendlichen Bildschirm sitzen. Du machst solche Sachen nur, wenn dein Gegenüber das auch möchte. Natürlich. Ja? Das ist nochmal ganz klar gesagt. Ja, klar gesagt. Du bist also kein perverses Schwein, der irgendwelche Leute da quält. Nur im gegenseitigen Einverständnis. Nur im gegenseitigen Einverständnis. Mhm. Hast du eine Beziehung im Moment? Ja. Und funktioniert das mit, ist das ein Mann oder eine Frau? Das ist eine Frau. Und funktioniert das mit der? So auf diese Art und Weise nicht. Weiß sie von all deinen geheimen oder nicht geheimen Gelüsten? Ja, doch. Das weiß sie. Das hat sie nicht verschreckt? Nö, eigentlich nicht. Ja. Sie ist halt dabei, so langsam jetzt mit mir da in irgendwelche Welten abzutauchen. Mhm. Wie kommt man eigentlich, du bist 36, ne, habe ich gerade gesagt, ja. Wie kommt man eigentlich in so eine extreme Schiene rein? Wann hast du es entdeckt bei dir, in welchem Alter? Also die ganz extreme Schiene. Also wie gesagt, ich mache seit 11 Jahren Intimschmuck. Mhm. Da war also immer schon so was Prickelndes dabei. Also selber jetzt den Schmerz auszuteilen, so dass ich also auch einen Genuss davon habe, vielleicht so seit 5, 6 Jahren. Mhm. Hat dir das am Anfang Kopfzerbrechen bereitet, dass du gedacht hast, da ist irgendwas mit mir nicht in Ordnung? Nö, eigentlich weniger. Das weniger, mhm. André, ich danke dir, dass du angerufen hast. Ich wollte noch eine Anmerkung machen zu meinem Kollegen quasi, der sich da öfters vergiftet. Ja. Ich finde, ist ein bisschen krank, weil das Gift auch durchs Gehirn geht. Ne? Klar, deswegen war ich ja schon beruhigt, dass er in psychiatrischer Behandlung ist und das nicht alleine weiter praktiziert. Danke. Gut. Tschüss, André. Alles klar. Ciao. Tschüss. So, jetzt habe ich noch Udo. Und Udo ist 24. Ja, hallo. Udo, guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, nicht viel. Ja. Erstmal ein großes Kompliment an deine Sendung. Danke. Echt toll. Vielen Dank. Ja, und ich wollte über mein eigentlich großes Problem reden. Ja. Kakteenmasochist. Kakteenmasochist. Ja. Entschuldige, wenn ich jetzt erstmal ein bisschen lache. Das wird dich wahrscheinlich... Ja, hat ein besser Freund auch gemacht. Inwiefern bist du Kakteenmasochist? Inwiefern, ja, sagen wir mal so. Also ich hatte eigentlich wieder eine erste Anruferin, ich weiß nicht mehr, wie die heißt. Auch war ein Ursprungserlebnis. Also das war eines Tages. Also ich und meine Freundin, wir haben zu Hause eigentlich ziemlich viele Pflanzen, vor allem Kakteen und so halt so stachelige Pflanzen zu Hause stehen. Und da bin ich halt eines Tages reingekommen. Und da fand ich das eigentlich richtig anregend. Mit welchem Körperteil bist du reingekommen? Zuerst mit dem Fuß. Mit dem Fuß? Ja. Ja, ja, ich hatte es auch eigentlich zuerst mit dem mit anderen masochistischen Gegenständen versucht. Mhm. Ja, und das hat mir ja nicht so richtig gefallen. Also du bist mit dem Fuß an die Kakteen gekommen, du bist aber nicht richtig reingetreten in die Kakteen. Nee. Und dieses Stechen... Ja, das erregt mich eigentlich richtig. Das erregt dich. Und das ist heute so stark, dass du neben deinem Bett immer mehrere Kakteen stehen hast, oder ja. Wie? Ich war noch nie ehrlich? Ehrlich? Ist das wahr? Ja. Du hast gerade am Anfang, glaube ich, gesagt, mein Problem oder so. Ist das für dich ein Problem? Ja, das Problem besteht darin in der Partnerschaft, dass ich mit meiner Freundin halt nicht darüber reden kann und dass ich das auch halt vor ihr verheimlichen muss, mehr oder weniger. Mhm. Also sie weiß es noch nicht. Mhm. Die wollen auch eigentlich in kurzer Zeit heiraten. Ja. Pass auf, André, jetzt ist die Sendung vorbei. Ja. Wir können jetzt nicht weiterreden. Macht nichts. Ich würde vorschlagen, wenn du Bock hast, kannst du noch ein paar Worte mit meiner Psychologin reden. Nee, hast du keinen Bock? Nee. Okay, dann war es das mit uns beiden hier. Okay, tschüss. Tschüss, André, ciao. In der Technik war Annette Bastian. Morgen sind wir hier wieder auf 1 Live und im WDR Fernsehen 1 Uhr mit einer offenen Talk-Radio-Show. Und wenn ihr über Bildtelefon mich erreichen wollt, könnt ihr das von zu Hause, so ihr eins habt. Oder ihr müsst in die Königsburg nach Krefeld morgen kommen. Da ist der 1er Freundeskreis und da steht ein Domian-Bildtelefon. Ich bin sehr gespannt auf euch, wünsche euch eine schöne Nacht und habe jetzt viel nachzudenken über all das, was ich hier heute Abend gehört habe. Ihr wahrscheinlich auch. Tschüss.